Hallo und willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer, Moment. Wir haben Post bekommen und uns haben Leute geschrieben, ja, also, die einen schreiben, der Philipp, der redet zu viel. Die anderen schreiben, nee, das muss so sein, der redet noch viel zu wenig. Und das Beste, heute bekommt ihr doppelt so viel davon. Damit wir aber alle Beteiligten glücklich machen, machen wir den Philipp nicht einfach doppelt, sondern nehmen den anderen. Wir haben jetzt hier aus dem fernen Aachen zugeschaltet den Randall Monroe der deutschen Podcast-Szene. Oh. Es ist Toby, bekannt aus dem Nussschale-Podcast, wo er in super kurzer Zeit die kompliziertesten Sachverhalte der Welt kurz und knapp und prägnant erzählt. Erzähl doch mal, was hast du mit deinem Podcast noch so auf sich, was ich noch nicht erwähnt habe? Mein Podcast ist eigentlich ein ganz normaler Laber-Podcast, nur dass ich das Gelaber aus mehreren Stunden in 10 Minuten komprimiere und mich nur auf das inhaltlich Wichtige fokussiere. Und da gibt's dann Episoden zum Universum, zu Lasern, aber auch zu nicht ganz so technischen Themen, viel aus der Mathematik, Informatik, einfach Dinge kurz und knapp erklärt, so dass man vielleicht einfach 10 Minuten weghört oder 10 Minuten lang was Neues lernt. Und heute habe ich auch 10 Hinweise mitgebracht jeweils. Und dann gucken wir mal, wie viel ihr in meinem Podcast aufgepasst habt, weil ich glaube, die ein oder andere Person könnte dort auch schon, vielleicht eine von beiden könnte dort schon mal genannt worden sein. Fantastisch. Nur ein kleiner Hinweis noch an die Hörerinnen und Hörer. Der Jürgen, falls ihr den gerade vermisst in der Leitung, der lässt sich gerade die Sonne auf den Bauch scheinen und lässt sich im Urlaub gut gehen. Ich habe vor allen Dingen, als du gemeint hast, das ist ein ganz normaler Laber-Podcast, bis auf, hat ein kleiner Teil von mir gedacht, dass du jetzt sagst, bis auf das, dass ich einen IQ von 220 habe. Und deswegen das sind 140, also. Wesentlich mehr durchdringe. Na, ganz so viel Ahnung habe ich auch nicht, deswegen habe ich mir in letzter Zeit häufiger mal Gäste und Gästinnen eingeladen, die mir dann Sachen erklären und ich fasse das einfach nur in 10 Minuten zusammen. Das heißt, es ist wirklich so, ich laber 3 Stunden mit jemandem und mache dann 10 Minuten raus, ohne dass ich Ahnung davon haben muss. The Art of Compression, du bist quasi ein menschliches Winrar. Das JPEG der Podcasts. Das ist doch gut. Shout out to Poshi, den einzigen Mensch, den ich kenne, der 2 Winrar-Lizenzen besitzt. Man kann die wirklich kaufen? Ja, er hat sich eine gekauft und zum Geburtstag eine geschenkt bekommen. Jetzt hat er 2. Das ist ein bisschen so ein Chuck Norris-Ding. Ja, ganz großartig. Ich hoffe, dass sein Podcast demnächst in den Start geht, damit wir den pluggen können. Der wird auch fantastisch. Ich hoffe, es ist bald soweit. Wir werden sehen. Aber nun würde ich sagen, Bühne frei. Du darfst deine erste Person uns präsentieren mit 10 Fakten und Hinweisen auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und die Fakten und die Person sollten interessant sein. Dann schauen wir mal. Legen wir los mit Hinweis Nummer 1. Ich wurde 1879 als Sohn von Hermann und Pauline geboren. Schon seit Jahrhunderten gehörten meine Vorfahren Familien strengen jüdischen Glaubens an. Meine Eltern waren die ersten, die deutsche Vornamen anstelle typischer jüdischer Vornamen hatten. Boah, Hermann und Pauline klingt mega nach so Unterhaltungsbranche. So ein Schlagerding oder so. Ich glaube, es geht ein bisschen in eine andere Richtung gerade. Könnte sein. Könnte auch sein, dass ich euch einfach nur komplett auf die falsche Fährte locken möchte. Aber ich glaube, das ist Zweiteres. Ja, natürlich. Der Punkt, wenn es stimmt. Wollt ihr schon raten oder soll ich Hinweis Nummer 2 bringen? Nee, ich glaube, du brauchst schon noch Hinweis Nummer 2. Ich bin bei Philipp. Welchem? Ich glaube, wir haben gar nicht gesagt, dass ich in Wirklichkeit Philipp heiße. I'm surrounded by Philips. Ich habe vor allem gerade so ein typisches YouTube-Video angeschaut, The Most Spectacular Plot Twist in All of Cinema History. Und wahrscheinlich bilde ich mir die Philips nur ein. Hinweis Nummer 2. Ich äußerte mich später in Dankbarkeit über meine Heimatstadt, da sie, Zitat, edle künstlerische Tradition mit schlichter und gesunder Wesensart verbindet. Allerdings zog ich schon im Jahr nach meiner Geburt aus ihr weg nach München. Ach, meine, das klingt sehr biblisch. Boah, das könnte aber auch gefühlt einfach jede halbwegs große Stadt sein, irgendwie. Ja, aber ich finde es spannend, dass er oder sie sich so stark darüber geäußert hat, weil, naja, in einem Jahr erlebt man ja nicht so viel, aber Karl vermute, Valentin? Die Person hat die Stadt besucht. Nee, der wäre wär auch die Frage, ob die Person wieder dahin zurückgekehrt ist, um dort irgendwie ein Schaffen oder einen gewissen Lebensabschnitt zu verbringen. Ich habe ehrlich gesagt keine Hinweise darauf gefunden, aber ich würde es vermuten. Aber gucken wir doch mal, was die Person in München gemacht hat. Mein Vater und mein Onkel gründeten in München einen Betrieb zur Gas- und Wasserinstallation. Später half nahezu meine gesamte Familie, eine eigene Fabrik für elektrische Geräte ins Leben zu rufen. Diese lief auch sehr gut. Puh. Also wie grundig. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind eher in so einer, ja, in so einer Grundig- oder noch früher Zeit. Wenn die Familie mal eben so ein Unternehmen ins Leben ruft, das klingt schon nicht unbedingt nach 60er Jahre oder später, sondern noch deutlich davor. Naja, wie gesagt, 1879 geboren. Ja, naja. Das heißt, Ende des 19. Jahrhunderts. Jetzt musste ich überlegen, ob 19. oder 18. 19. Ja. Könntest du denn schon drauf kommen? Ich? Du selbst, ja? Wärst du schon drauf kommen? Niemals. Okay, gut. Ich habe mir gedacht, die Person ist so bekannt und das ist so einfach. Ja. Ich muss die ersten Hinweise ein bisschen verschleiern. Na gut, dann könnte ich jetzt natürlich andersrum hergehen. Wen findet denn Toibi toll, so vom Interessensgebiet her? Und da würde ich jetzt natürlich auf Wissenschaftler tippen. Aber da ist das Feld natürlich noch relativ groß und weit und ein paar hatten wir ja auch schon. Ja. Aber noch ich gebe euch mal diese Person. Das ist richtig. Ich habe die Tabelle durchsucht, mehrfach. Ich habe sie komplett gelesen und die Suchfunktion benutzt. Ja, übrigens, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist jetzt keine öffentliche Tabelle oder so. Die haben wir halt intern, wenn wir Personen einladen, damit die gucken können, was wir schon hatten. Weil das alles zu hören, wollen wir niemand antun. Aber ich gebe euch mal Hinweis Nummer 4. Da steckt dann auch schon ein besserer Tipp drin. Es bezieht sich noch auf die Firma. Ich hatte in meinen ersten Jahren nicht viel mit der Firma meiner Familie zu tun. Schließlich war ich damit beschäftigt, aufzuwachsen. Da war ich aber auch recht gut drin. Schon mit 3 Jahren begann ich zu sprechen und obwohl ich als aufrührerisch galt, hatte ich in den meisten Fächern recht gute Noten. Schon mit 5 Jahren lernte ich die Violine zu spielen und besuchte das örtliche Gymnasium. Mit 5? Okay. Ich habe mir die ganzen Alterszahlen aus den Jahreszahlen zurückgerechnet und hoffe, dass ich keinen Fehler drin gemacht habe. Hm. Wobei 5 Jahre klingt, glaube ich, noch realistisch. Ja. Ich würde jetzt mal so dem Klischee nachgehen, das ja tatsächlich im Gegen diesem allgemeinen Sprüchen jetzt für mich zum Beispiel bei Einstein passen würde, weil es ja immer heißt, ah, der war schlecht in der Schule und hatte eine 5 in Mathe. Stimmt aber gar nicht. Ist es Einstein? Es ist Einstein. Wow, das war aber wirklich blindes Huhn und Korn. Das war schon wirklich sehr großer Zufall. Ja, aber es ist halt einfach ein sehr bekannter Wissenschaftler und ich dachte, er musste vorkommen. Ja. Das ist vor allem bemerkenswert, dass der noch nie dran war. Das stimmt, ja. Das habe ich mir gedacht, der ist mir als erstes eingefallen und dann habe ich gedacht, nee, hatten sie schon und habe mir erstmal jemand anderen ausgesucht. Aber als ich gesehen habe, Albert Einstein stand noch nicht in der Liste, kam noch nie vor, habe ich gedacht, das muss man rektifizieren. Sehr schön. Das gefällt mir gut. Dann machen Sie mal die anderen Hinweise. Als Jugendlicher half ich doch ein wenig in der Firma meiner Familie mit. Mein Vater wünschte sich für mich ein Studium der Elektrotechnik. Ich bewarb mich jedoch an der Uni in Zürich. Ich hatte allerdings noch kein Abitur bzw. keine Matura. Und die Aufnahmeprüfung bestand ich auch nicht. Das war Hinweis Nummer 5. Hinweis Nummer 6 war, ich gab nicht auf. Ich holte das Abitur nach und begann 1896 das Studium an meiner Wunschuni. 4 Jahre später bekam ich das Diplom als Fachlehrerin oder Fachlehrer in mathematischer Richtung. Jetzt wissen wir, es ist Fachlehrer. Ah. Trotz des Titels fand ich keinen Gefallen an der abstrakten Mathematik. Da hätte man so ein bisschen drauf kommen können, weil Einstein schon häufiger gesagt hat, dass er eigentlich kein Fan von, ich sag mal, diesem abstrakten, formellen ist, sondern eher sich mit Theorien beschäftigt, sich physikalische Konzepte ausdenkt. Ja. Ah, okay, okay. Deswegen heißt die Sendung so. Hinweis Nummer 7 war, im Studium lernte ich auch Mileva kennen. Nach dem Tod meines Vaters heirateten wir. Nicht nur mein Vater, sondern beide Familien waren gegen die Hochzeit. Schon zuvor hatten wir eine gemeinsame Tochter, deren Existenz wir aber geheim hielten. Oh, echt? Okay. Vor der eigenen Familie? Das hat mich ein bisschen überrascht. Also ja. Vor der Öffentlichkeit oder der Familie auch? Wow. Und er hatte noch 2 Söhne, die ein bisschen besser bekannt sind. Mhm. Weißt du, was da die Gründe waren, dass die Familie das abgelehnt hatte? Ich glaube, sie kam aus dem Ausland und könnte mir vorstellen, dass es damit was zu tun hat, aber sicher kann ich es nicht sagen. Es könnten auch religiöse Gründe gewesen sein, aber zumindest Albert Einstein selber war da ja relativ locker. Ja, ja. Deswegen, genau, weiß ich es nicht. Okay. Auch zu Deutschland habe ich mittlerweile meine Verbindung gekappt. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft abgelegt und lehne auch meine religiösen Wurzeln ab. Warum ich dies tat, wird später umstritten sein. Trotzdem wurden Verwandte von mir aufgrund meiner jüdischen Herkunft während des Zweiten Weltkrieges ermordet. Das waren, ich sag mal, indirekt mit ihm Verwandte, aber es wird gemunkelt, dass deswegen seiner Herkunft und seinen jüdischen Wurzeln auch diese Morde von den Deutschen damals begangen wurden. Und ja, unschöne Geschichte. Jetzt kommt der Hinweis, wo zumindest ich es allerspätestens erwarten hätte. Nachdem ich mich einige Zeit als Hauslehrer verdingte, arbeitete ich später im Patentamt. Die Arbeit selbst gab mir nicht viel. Trotzdem schätzte ich sie, weil sie mir den Freiraum für meine eigenen Gedanken gab. Ja, also der spätestens da hättet ihr es auch gewusst, oder? Der Patentbeamte ist, finde ich, schon ein popkulturell oder wissenskulturell stark geprägt dadurch. Ja. Im Jahre 1922 erhielt ich den Nobelpreis für Physik. Allerdings nicht für die Arbeit, die mich berühmt gemacht hat. Dafür war sie damals noch zu sehr umstritten. Mein Name ist Albert Einstein. Während meiner Arbeit im Patentamt machte ich mir Gedanken über Gott und die Welt und darüber, wie unser Universum funktioniert. Meine sehr detaillierten Abhandlungen dazu mündeten in der Relativitätstheorie, die auch heute noch große Relevanz in den Naturwissenschaften hat. Tada! Fantastisch. Kaum zu glauben, dass wir den noch nicht hatten. Nee. Sehr cool. Sehr gut. Ich überlege gerade, was neulich war, wo wir uns auch gedacht haben, das kann ja nicht sein, dass der noch nie da war. Oh ja, hier oh der, ja. Der Mr. Adams. Douglas Adams. Douglas Adams. Mhm, mhm. Das war ungefähr genauso. Oh mein Gott, wie kann man den bisher noch nicht haben? Ja. Aber der nächste wird schwerer. Ja. Versprochen. Ich hab vor allen Dingen eine Vision. So, wenn man Visionen hat, soll man ja zum Arzt gehen, aber in meinem Fall spreche ich sie einfach offen an, sodass sie in Erfüllung gehen. Wie wäre es denn, wenn wir eine reine Philipp-Folge machen? Oh, na dann mache ich mal hier direkt weiter mit Runde 2. Und hier möchte ich mich ein bisschen außerhalb bewegen der Reihenfolge. Des Legalen. Nein, nicht des Legalen, sondern das, was ich sonst tue. Wenn ich Zuschriften bekomme oder Leute mir Vorschläge geben oder senden, was ihr immer gerne auf das-a.ch machen könnt oder auch via Twitter, dann gucke ich, dass ich die in der Reihenfolge auch bringe. Jetzt bietet sich aber das zugesendete Dokument von Kim Manuel so schön an, dass ich ganz kurz die E-Mail lesen möchte. Hallo Philipp. Also in dem Fall sind bestimmt einfach mehrere gemeint. Ja, aber Dominik vielleicht auch. Genau, an dieser Stelle auch hallo Jürgen, also beziehungsweise hallo im Urlaub Jürgen und seid gegrüßt, euer Lordschaft Dominik. Hallo. Auch mal wieder betonen, Lord Dominik, haben wir hier sträfligst vernachlässigt, deinen Titel ordentlich zu führen. Auf Empfehlung meiner Freundin habe ich vor kurzem in euren Podcast reingehört und bin seitdem einfach nur begeistert. Eure Persönlichkeiten, eure Stimmen und spannenden Themen haben mich begeistert und bereits viele Stunden unterhalten. Ich danke euch für die Mühen, die ihr in dieses Projekt steckt und hoffe, euch noch lange zuhören zu dürfen. Um euch wenigstens ein bisschen zu entlasten, kannst du einen Kandidaten mit 10 Hinweisvorschlägen für eine A-Folge im Anhang. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Käse, lieber Käse, auch wenn ich persönlich als Pfälzer ja Blutwurst bevorzuge. Viele Grüße, euer Kim Manuel. Wir hatten immer noch keinen Käse, lieber Käse. Nee, das ist richtig. Übrigens auch, was ich spannend finde, die Hälfte der Leute, mit denen ich spreche, schreiben die Kurzfolgen einfach ein A und ein Bindestrich und die anderen ein A, ein H und ein Bindestrich. Also, ja, okay. Ob wir A oder A machen, wer weiß. Aber ich habe nämlich auch wieder 10 schöne Hinweise und weil die Person jetzt einfach so thematisch schöner reinpasst, habe ich die jetzt vorgezogen. Es ist nochmal Albert Einstein. Es ist nochmal Albert, richtig, ist schon zu Ende. Das wird irgendwann passieren, dass wir einfach den gleichen gemacht haben. Ja. Und ihr werdet nicht drauf kommen. Korrekt. Das wäre echt ziemlich hart. Aber ich fange auch hier wieder an mit einer wunderschönen Nummerierung, denn sie fängt an mit Hinweis Nummer 0. Geboren wurde ich am 6.8.1881 als drittes Kind meiner bereits 59-jährigen Vaters auf einem kleinen Bauernhof in Schottland. Mein Vater verstarb, als ich 7 Jahre alt war, weshalb ich in eher ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. Das ist insofern interessant, als dass ich mir diese Person ab sofort für immer merken werde. Und weißt du auch warum? Warum? Weil ich auch am 6.8. Geburtstag habe. Nein, wirklich? Oh, doch. Oho, was für ein Zufall. Aber ich weiß jetzt wissen das die Hörer und werden dir ganz viele Hörer und Hörerinnen Geschenke schicken. Ja, aber hallo. Ja, genau. Das glaube ich nicht. Aber wer immer, ich freue mich. Ich freue mich. Also es könnte bis jetzt ja noch jeder sein. Also jeder, der in Schottland zu der Zeit. Also vielleicht nicht so viele, aber ich habe keine Ahnung, wer. Ja. Vielleicht hilft der Hinweis Nummer 1 ein bisschen. Später wurde ich Vorsitzender mehrerer Freimaurerlogen und der erste Großschaffner der Vereinigten Großloge von England. Großloge? Mhm. Das klingt total super. Ja, also das ist halt der Name der Vereinigungszusammenschlüsse von den Freimaurern. Ja. Yeah. Ja, nee, I don't have a clue. Ich hätte gerne Clue Nummer 2. Ja, also auch so, ich meine, klar, zu der Zeit war Freimaurer sein jetzt auch noch nicht so ungewöhnlich, insbesondere natürlich bei Personen, die heute noch bekannt sind. Hinweis 2. Mein Gesicht ziert eine Briefmarke der Färöerinseln. Auch gibt es einen Inselkap sowie einen Asteroiden, unser guter alter Freund, der Asteroid, verschiedene Schulen und andere Einrichtungen, die nach mir benannt wurden. Das ist bestimmt irgendein Wissenschaftler, den ich jetzt kennen müsste und es wird total peinlich, wenn ich das nicht tue. Im Übrigen, das mit dem Asteroiden hatten wir, glaube ich, schon in so vielen Folgen, also bestimmt schon 4-5 Mal. Ja. Das ist irgendwie so ein Asteroid, haben ziemlich viele Leute. Das wäre mal ein Hinweis, nach mir wurde kein Asteroid benannt. So, what? Versager. Keine Ahnung. Auch nicht. Okay, vielleicht hilft dir etwas Hinweis mit der Nummer 3. Nach meiner Ausbildung, welche ich nur aufgrund eines 2-jährigen Stipendiums beginnen konnte, arbeitete ich 4 Jahre als Büroangestellter in einer britischen Schifffahrtsgesellschaft mit 3F. Ich habe Mausklicken gehört, da ist auch jemand am Googlen. Ja, hier wird geklickt, ich höre es ganz genau. Da überprüft jemand, ob man Schifffahrtsgesellschaft wirklich mit 3F schreibt. Ja, genau. Und das mit der Maus. So On-Screen-Keyboard, die Tastatur zu laut ist. Clever. Mhm. Ja, aber ich glaube, es kommt kein weiteres F in Schifffahrtsgesellschaft vor. Doch, nee. Gesellschaft, 4F. Ja, oh ja. Keine Ahnung. Ja. Na, vielleicht Hinweis 4. Ich starb am 11.03.1955 in London, wo ich einen Großteil meines Lebens und meiner Arbeit verbrachte und wurde in der St. Paul's Cathedral beerdigt. Die Grabesinschrift verrät neben meinem Adelstitel auch, welches meine größte Errungenschaft war. Ja, ich werde das überprüfen. Ich fahre in 3 Wochen nach London. Der einzige Londoner Wissenschaftler, der mir einfällt, ist Newton, aber ich weiß nicht, ob das von der Zeit her passt. Ja, es ist aber nicht Newton tatsächlich. Fährst du mit dem Auto? Ich fahre mit dem Zug. Okay, weil ich bin tatsächlich mal mit meinem Kfz nach London reingefahren nach Windsor. Und der Feierabendverkehr von London ist wirklich something different. Wie schnell hast du es bereut? Ich habe es nicht bereut, aber also da musst du Geduld und Zeit dabei haben. Und dann fahren auch noch alle auf der falschen Seite. Ja, das habe ich dann nach ein paar Tagen auch gemerkt. Ich sag mal so, Aachen Aachen ist ja richtig schlecht an alles Mögliche in Deutschland angebunden, aber wenn man ins Ausland möchte, aber dieses London echt gut. Ja. Das klingt wie so eine Enklave. Naja, es ist, also Aachen ist halt die westlichste Großstadt Deutschlands. Okay. Weiter links ist nichts. Ah ja. Und wir grenzen, also ich kaufe in Holland am Sonntag ein und fahre mit dem Rad nach Belgien, wenn mir langweilig ist. Wie lang bist du unterwegs? Also 5 Kilometer zu beiden. Wow, also ich komme zum Dreiländerpunkt, das ist ja geil. 5-6 Kilometer, ja. Das war mir tatsächlich so auch nicht bewusst. Mir war auch nicht bewusst, dass die Niederländer am Sonntag die Geschäfte offen haben. Das ist super praktisch. Also die an der Grenze wissen das natürlich und ja, entsprechend sind die Geschäfte dann auch eher so Tankstellen bepreist, aber wenn es nötig ist. Ja. Das finde ich aber immer interessant, wenn man mit Leuten aus Landstrichen redet, wo Sachen üblich sind, die du als Außenstehender, nenne ich jetzt mal, gar nicht so bewusst tust, was wie ein, ja klar, fahren wir in die Tschechei, um zu tanken oder ähnliches, wenn halt Leute in der Nähe der Grenze wohnen oder ich kenne auch Leute, die haben in Mannheim gewohnt, die haben sich alle 3 Wochen ungefähr irgendwann ein, fahren wir nach Frankreich zum Einkaufen? Jawohl, Supermarkt. Und dann ging es los und haben die da eingekauft wie die Verrückten, weil französische Supermärkte schon nicht schlecht. Ja, da gibt es besseres Baguette als bei uns in Deutschland und besseren Croissant. Es gibt vor allen Dingen, also die haben ja Supermärkte und dann gibt es nochmal Hypermangers. Ja, das ist ja eine Marke, glaube ich, diese Hypermangers, oder? Nee, also oder? Das weiß ich nicht, aber halt quasi nochmal quasi über Supermarkt rüber, wo es halt was dann haben wirklich die, was ein Supermarkt alles nicht hat? Ich habe halt noch mehr Auswahl. So, ich glaube, die haben nichts an sich mehr, aber es ist halt alles nochmal größer. Also andersrum, was selbst in Montpellier der Fall war, was jetzt nicht Paris ist, dass du da reingehst und du hast halt nicht die Auswahl aus 3 verschiedenen Arten Surimi, sondern einfach 12 und du denkst dir, wow. Und eins davon ist einfach eine Kilopackung in so einer Wurstform. Okay. Okay. Bin dabei. Wer es braucht. Ja. Ja, aber keine Ahnung. Aber etwas, was wir brauchen können, ist Hinweis Nummer 5, denn die Entdeckung, welcher ich meinen Nobelpreis verdanke, gilt als Revolution in ihrem Gebiet, von der wir noch bis heute profitieren. Nobelpreise. Ich, kleinen Geist, möchte ja davon ausgehen, dass jeder Nobelpreis eine Revolution ist, von der wir profitieren. Aber das ist wahrscheinlich. Naja, es gibt ja auch die Nobelpreise für Wirtschaft. Ja, aber selbst da. Das war zum Beispiel, Achtung, Spoiler, habt ihr alle Beautiful Mind gesehen? Ja, klar. Nee. Ja, dann spoiler ich es nicht. Aber das war. Mach mal, ich mache in der Zeit. Nee, alles gut. Genau. Nee, aber, kommt im Podcast bestimmt gut. Ja. Interessanter Film und interessante Persönlichkeit, die kann man mal anders vielleicht auch mal bringen. Ja. Ich weiß es nicht, aber wenn du schon so zögerlich bist, ist es der? Nee. Okay, gut. Nein. Hinweis Nummer 6. Und in 2 Hinweisen seid ihr dort, da bin ich mir fast sicher. Ich war bekannt für meine Unordnung, die für mein Tätigkeitsgebiet überaus ungewöhnlich war. Mhm. Also ich fasse mal noch mal ein bisschen zusammen. Nobelpreisträger, irgendwie Adelstitel, Wissenschaftler und Unordnung. Und wir profitieren bis heute davon. Unordnung, wer hat denn die Entropie erfunden damals? Der Herr Entrop. Es ist ja total peinlich bestimmt, aber nee, immer noch. Nee. Hinweis 7. Während des Ersten Weltkrieges sorgte ich für einiges Aufsehen mit einer Veröffentlichung, in der ich die angewandten Medikamente als wahrscheinlichere Todesursache anprangerte, als die dadurch behandelte Problematik. Also vermutlich eher Medizin. Medizinischer Nobelpreis. Durchaus möglich. Also, wir haben... Ja. Wer war? Penicillin gemacht. Ich brauche einen Namen. Lassen wir das zählen. Nein, also jetzt warte mal. So, also ich kann mich ja vor allem total blamieren jetzt gerade. Hat die Curie nicht das gemacht? Nein. Die hat das anders gemacht. Mit, die hat die nie gemacht. Genau, und mit Radio. Die hat zwei Nobelpreise sogar. Okay. So, wer hat dann Penicillin? Ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Philipp, komm, hilf mir. Ja, Welcher? Also, okay. Ja, einer von euch beiden weiß es. Okay, also, es gibt ja so einen Feldherrn, der Große. Wie heißt denn der mit Vornamen? Karl? Der eine. Also so der, ja, Karl gibt's und da gibt's noch einen anderen, der... Heinrich? Noch einen. Jetzt kommen die ganzen guten deutschen Vornamen. Nee, kein deutscher Vorname. Nee, eher kein deutscher Vorname. Oh Mann, ich stehe da auf dem Schlauch. Bei Feldherrn hast du mich noch mehr verloren als okay. Bei Wissenschaftlern. Ein Song von den Toten Hosen heißt, hier kommt... Alex. Alex. Ja, sehr gut. Der komplette Name davon ist... Alexander. Ja. Oh, ist das Fleming oder ja, sehr gut. Alexander Fleming, der Entdecker des Penicillins. Hätte ich nicht gewusst. Jetzt setzt oh, doch, also es war so im Hinterkopf, aber nee. Okay. Und jetzt, aber da nee. Passt das dann auch mit der Unordnung, weil er das ja mehr oder weniger durch Zufall und durch immer... Genau, und da kommen wir nämlich jetzt auch hin. Ja. Hinweis 8, meine größte Entdeckung beruht auf einem Zufall. Da ich versehentlich Laborproben, da die Unordnung, ne, während meines Sommerurlaubs vergaß, ohne diesen Zufall wäre die moderne Medizin nicht das, was sie heute ist. Und ich weiß 9, Zeit meines Lebens lehnte ich es ab, mir diese Erfindung des zuvor genannten zuschreiben zu lassen. Ach, spannend. Stattdessen überließ ich diese Ehre stets dem Pilz, der okay. Millionen Jahre das schon vor mir machte. Okay, cool. War ja, mir auch 0% bewusst. Ja. Es ist, finde ich auch ganz spannend, das ist ja auch der Mann, der die, ich überlege gerade, welche, was, Polio-Impfung? Oder ich, also eine so der ganz krassen Impfungen, die eine riesen Verbesserung der Lebenssituation und der Kinder und eine Verringerung der Kindersterblichkeit zur Folge hatte, hatte ja ganz explizit darauf verzichtet, das zu patentieren. Der hätte es patentieren können. Der hat sich Arschkohle verdient. Ja, und er hat gesagt, nee, das muss zugänglich sein für jede Person und hat da explizit darauf verzichtet. Cool. Sowas ist echt krass. Ja. Ja. Wenn du dann auch im Nachhinein sagst, naja, nett, das war ein armer Schlucker und das, also ich meine, dem wird es nicht schlecht gegangen sein, wenn er dann auch irgendwann einen Adelstitel hatte oder so, auch wenn er da ja, ich sag mal, eher ärmlich losgelegt hat. Okay. Nichtsdestotrotz, naja, ne, hätte man noch da irgendwie, wenn man es da drauf angelegt hätte, sicherlich an seiner Stelle noch mehr Ruhm abgreifen können, beziehungsweise vielleicht auch den Wirkstoff und Ähnliches nach ihm benennen lassen können. Eben auch wie dieser andere Mediziner. Bei Wissenschaftlern ist es ja sehr, sehr oft so, dass, ich sag mal, die Tragweite der Entdeckung extrem spät erst bekannt wird. Bei vielen auch absolut. Erst nach dem Tod. Also bei Einstein war es ja zum Beispiel so, dass er den Nobelpreis für was ganz anderes als die allgemeine Relativitätstheorie bekommen hat, weil sich alle Leute uneinig drüber waren und er seiner Zeit einfach zu weit voraus war? Jahre voraus war. Ich hätte beinahe Lichtjahre gesagt gewusst. Und dann hätte ich Mensch, gedacht, gerade bei Einstein. Aber jetzt musste man mal eine andere Frage beantworten. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt her habe, ob mir das jemand kürzlich oder vielleicht sogar du erzählt hast, aber so eine Theorie, dass es wohl etliche Physiker insbesondere gäbe, die gerne sozusagen noch nicht komplett bewiesene Theorien in den Raum schmeißen, damit die irgendwann später auf sie zurückzuführen sind, damit sie dann sozusagen irgendwann mal später heißt, ah ja, alles klar, das hat ja die Person mal diese Theorie schon mal aufgestellt, ohne dass die auch nicht beweisbar wäre, weil ich meine, wenn du die erste Person bist, die erstmal die Theorie raushaut und irgendwann später wird es bewiesen, was die eigentliche Arbeit dahin ist, fällt es halt immer auf dich zurück, weil du warst halt der Erste, der das gesagt hat. Also ich glaube, dass das generell sehr oft passiert, ohne dass gegebenenfalls auch böse Absicht da oder halt diese Absicht dahinter steckt. Ja, ja. Weil Leute natürlich auch einfach Theorien und Ideen veröffentlichen. Also gerade was Hawking zum Beispiel in letzter Zeit veröffentlicht hat, sind ja viele Ideen darüber, wie das Universum funktionieren könnte, ohne dass man das jetzt explizit nachweisen kann. Aber gegebenenfalls dient sowas ja schon alleine als Denkanstoß oder als Inspiration, es vielleicht doch irgendwann beweisbar zu machen oder daran zu arbeiten. Wobei es bestimmt auch Leute gibt, die das einfach machen, um Ruhm und Fame dann irgendwann mal zu bekommen. Aber ich würde nicht drauf wetten, wenn ich Wissenschaftler bin. Ich. Ja. Das ist vor allem voll die gute Idee für mich. So kriege ich doch noch Afterlife hier. Du kannst es auch einfach im Podcast erwähnen, was für coole Ideen du hast. Und dann ist es ja auch öffentlich. Da bräuchte ich also doch coole Ideen. Mayonnaise ist Ketchup überlegen? Ja, nee, nee. History will prove me right. Ich wollte gerade sagen, in 500 Jahren zieht irgendjemand dieses Dokument hier heraus. Cool. Und die werden sich fragen, was ist Ketchup? Ja. Ja, genau, was schon gar nicht mehr existiert. Und auch, was ist diese seltsame Sprache, was diese zwei Herren aus dem Süden von Deutschland sprechen und warum gurgeln sie dieses R so seltsam? Ja, wobei, ich mache das ja nicht, aber für andere Leute, die gar nicht das R rollen, komme ich schon vor wie so der Super-R-Roller. Meine Freundin aus Indien macht sich dauernd darüber lustig, dass ich das R rolle und dann höre ich euch und denke mir, nee. Sehr gut, sehr gut. Ja, uns fällt es ja gar nicht auf. Nee. Das ist das Schlimme. Keine Sorge, mir fällt es auf. Ich bemerke das. Sehr gut. Ich hör niemals die Aufnahmen, unsere eigenen Aufnahmen, insofern fällt es mir niemals auf. Ja, du musst dich schneiden, ne? Sehr gut. So, dann ja. Runde 3 für Philipp, jetzt wieder der andere. Mhm. Diesmal kommt der Charakter, wo ich mir halbwegs sicher war, dass ihr ihn noch nicht hattet und der auch nicht ganz so straightforward ist wie Albert Einstein, den ja jeder kennt. Ich hoffe, ihr kennt ihn oder sie. Ich wurde im Jahr 1822 in Heinzendorf geboren, was damals zu Österreich-Schlesien gehörte und heute in Osttschechien liegt. Ich habe eine ältere und eine jüngere Schwester. Heinz? Weil euch das vermutlich nicht hilft, lese ich direkt mal Hinweis Nummer 2 vor. Meine Eltern. Heinzendorf. Das heißt heute anders. Okay, okay. Aber ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, weil ich ihn vermutlich eh nicht richtig aussprechen könnte. Mhm. Meine Eltern Anton und Rosina, ich fand die Namen so schön, ja, Anton Rosina und Rosina, ist so süß. Die waren Kleinbauern und auch ich half gerne im elterlichen Garten aus. Dort veredelte ich Obstbäume und kümmerte mich um die Bienen. Oh, ich befürchte, ich habe einen Verdacht. Nein, aber komm, nein. Ich lasse jetzt dann mal. Dann behalte ihn noch ein bisschen. Ja. Ich rate jetzt. Schreib ihn auf einen Zettel. Ja, ich würde sehr ins Blinde hineinraten. Schluck ihn runter. Aber ich will es jetzt auch nicht riskieren. Das wäre auch zu schade. Meine Kandidaten sind zu einfach. Oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind einfach sehr bekannt. Oder Philipp ist halt einfach. Die Philipps kennen sich halt einfach gut aus in der Wissenschaft. Ja. Das ist so wie bei Zwillingen. Die wissen dann immer so voneinander Dinge. Ja, genau. Wer auch viel wusste, war unser Kandidat. Er war nämlich Spitzenschüler in der Dorfschule und konnte auch auf dem Gymnasium überzeugen. Als ich 16 Jahre alt war, konnte ich meinen Lebensunterhalt als Privatlehrer selber verdienen. Beziehungsweise, ich musste es tun, um zu überleben. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Ich sag nur, wer war denn das? War das Karl May, dem danach gesagt wurde, er habe Kerzen geklaut? Was? Das hat man tatsächlich ein paar Mal schon, glaube ich. Ja. Also so Lehrer taucht auch immer relativ oft auf, das Motiv. Aber das ist halt, glaube ich, einfach, dass das einfach eine natürliche Karriere fast schon irgendwo als jemand ist, der dann irgendwie später entweder literarisch oder wissenschaftlich Fuß fasst, ist halt Lehrer da oft so ein Zwischenstopp oder eine Möglichkeit, sich Geld zu verdienen. Ja, gucken wir mal. Es kommt noch ein Hinweis, der in dieselbe Bresche schlägt und danach kommen wir mal dahin, was er wirklich gemacht hat. Oder sie. Ach komm, es ist eh raus. Es ist ein Er. Oder es. Wir hatten auch mal einen Bären. Pennywise. Den habe ich verpasst. Wojtech der Bär. Okay. Ich studierte 3 Jahre lang an einem philosophischen Institut. Obwohl mein Vater verunglückte und ich den Hof übernehmen sollte, verfolgte ich weiter mein philosophisches Studium und überließ meinem Schwager den Hof. Ein philosophisches Studium? Ui, jetzt wandere ich eher wieder von meinem Verdacht weg. Aber gönn dir doch mal eine Ratung. Ich? Sag einfach nur den Vornamen. Gucken wir mal. Wie heißt der nochmal? Oh Gott. Georg, nein, Gregor heißt er. Ich glaube, dann bist du auf der richtigen Spur. Ja, okay. Pass auf, der nächste Hinweis wird es bei dir bestätigen. Ja. Nach 3 Jahren Studium musste ich wegen bitterer Nahrungssorgen das Studium abbrechen. Oh Gott. Auf Empfehlung meines Lehrers trat ich recht schnell nach meinem Studiumabbruch dem Augustinerorden bei und verfolgte in der Abtei St. Thomas ein Studium der Theologie. Ja, dann bin ich dabei. Dann lassen wir beide jetzt einfach Dominik ran. Genau, das ist auch lustig. Echt, keine Ahnung. Ja. Ich finde, ich bereue gerade echt sehr, dass der Jürgen nicht da ist, weil der ist genauso doof wie ich. Ich bin nicht von lauter Genies umgeben. Nee, ich habe echt nicht die geringste Ahnung. Nee, aber das ist jetzt auch einfach, blöd gesagt, bedingt durch das Framing mit, es ist wahrscheinlich ein Wissenschaftler, wenn Toby sagt, hey, das ist jemand, den finde ich cool, den habe ich vorbereitet. Aber da ja, könnt ich, ihr ich doch. Muss sagen, es hat sich gedoppelt, weil ich es auch demnächst nochmal in einer meiner Episoden aufarbeiten werde. Ja. Also Spoiler! Nicht, wer der Mensch ist, der dahinter steckt, der auch eine ganz interessante Geschichte hat, sondern was der herausgefunden hat. Ich kann also, ja mal den Hinweis 10 zuerst machen. Okay. Und dann gucken wir mal, ob du drauf kommst. Im Klostergarten erforschte ich unter anderem Bienchen und Blümchen und allen voran Erbsen. Ja, hier der Genetikmensch, wie heißt er? Georg. Gregor. Georg. Georg. Gregor. Johann. Nee, keine Ahnung. Mendel. Mendel. Ja. Ja. Die Mendelschen Regeln. Ich bin tatsächlich einfach drauf gekommen, weil du gleich am Anfang die, was hast du gesagt, dass er Pflanzen veredelt hat? Ja, der hat Obstbäume veredelt und sich um die Bienen gekümmert. Und das hätte einfach fand, sein das können. Halt super. Der hat die Bienen auch schon gekreuzt und so weiter. Mhm. Das heißt, er hat sich wirklich schon früh in seiner Jugend mit dem beschäftigt, was er später wissenschaftlich vorantreiben wird. Fand ich ganz passend. Und ich glaube, wenn der Hinweis nicht gekommen wäre, wäre ich lang nicht drauf gekommen. Aber das war dann einfach so ein Moment, wir haben einen Wissenschaftler, der irgendwie mit Pflanzen veredeln. Pflanzenmoment, wen gibt es denn da überhaupt? So viel kenne ich dann auch nicht. Und dann, ja. Und dann das mit der Abtei, das finde ich, kennt man auch, oder das war mir zumindest auch lange Zeit bekannt. Einfach weil ich es sehr, sehr merkwürdig finde, dass eine so große Figur in der Wissenschaft eigentlich Abt war. Weil so als Mönch habe ich doch eher, ich will jetzt nicht sagen unwissenschaftliche Gedanken, aber da denkt man doch eigentlich eher in andere Richtungen. Und wenn man 4 grüne Erbsen miteinander kreuzt und es kommen nur gelbe raus, dann sagt man doch, das war Gott und nicht Genetik. Naja, ich glaube, man muss ja auch immer noch die Rolle der Abteien als Wissensbewahrer zumindest der damaligen Zeit, weil wer kann überhaupt lesen, wer hat überhaupt Schriften vor Augen halten in solchen Momenten. Aber klar, ich bin bei dir. Das sind jetzt nicht unbedingt primäre Orte von wissenschaftlicher Forschung. Wobei er da auch, ich sag mal, eher die Ausnahme war. Er hat sich halt auch immer noch weiter mit dem Studium von naturwissenschaftlichen Themen beschäftigt. Er wollte auch zum Beispiel Realschullehrer werden, hat es dann aber nicht geschafft, also aufgenommen zu werden. Wirklich? Und er hat auch, als er später Abt geworden ist, sich mehr mit der Wissenschaft beschäftigt als mit der wirklichen Theologie. Er ist dann meistens in den Garten gegangen und hat da dann an seinen Erbsen rumgespielt und nachgedacht und nicht so viel Zeit mit frommerem Zeugs verbracht. Ich glaube ja, in Sachen wissenschaftlichen Arbeiten ist es ja auch gar keine so eine schlechte Stelle, weil du ja ein ganzes Stück weit von der Außenwelt abgeschieden deine Ruhe hast, ne? Ja, definitiv. Ich gebe euch mal die nächsten Hinweise, die erzählen auch noch mal so ein bisschen die Geschichte. Ja, gerne. Nachdem der Abt von St. Thomas verstarb, wurde ich im Alter von 46 Jahren zu seinem Nachfolger ernannt. Mein Schild zeigte Lilien, einen Flug, einen Handschlag mit brennendem Herz und die Symbole Alpha gleich Omega. Mein Wappenspruch lautete Pax Christi exultet in cordibus vestris. Und für diejenigen, die nicht des Latein mächtig sind, der Friede Christi entspringe in euren Herzen. Mhm. Das habe ich natürlich selbstständig übersetzt. Na klar. Ich zog mich häufig in den Klostergarten zurück, um dort weiter zu philosophieren. Meine Gedanken wurden jedoch von Kollegen nicht verstanden und nicht akzeptiert. Ich starb im Jahr 1884 im Alter von 61 Jahren an einem Nierenleiden. Nach meinem Tod wurde der größte Teil meines Nachlasses auf dem Klosterhof verbrannt. Es sind nur wenige Schriftstücke erhalten geblieben. Die Tragweite meiner Veröffentlichung wurde erst Jahrzehnte nach meinem Tod erkannt. Ach was. Posthum wurde ich dann doch noch berühmt. Nach mir ist ein Mondkrater benannt. Mein Konterfei ziert eine Sonderbriefmarke und eine Büste von mir steht in der Walhalla, der bayerischen Ehrenhalle. Und dann kommt der 10. Hinweis, den ich ja eben schon hatte. Das ist ja bitter. Und die haben es verbrannt, weil sie es kacke fanden? Nee, weil sich einfach keiner dafür interessiert hat. Ah, okay. Er hat natürlich Sachen veröffentlicht. Also in der Wissenschaft ist es ja so, dass man, wenn man irgendeine Theorie hat, man die meistens aufschreibt und dann heutzutage an Journale oder ins Internet stellt. Und früher hat man das nicht unähnlich gemacht, natürlich in einem viel elaborierteren Prozess, dass man dann halt seine Theorien aufgeschrieben und versandt hat, meistens an Kollegen auch, mit denen man konferiert hat. Und da haben viele gesagt, ja, nee, ist nicht so, nee. Und erst nach und nach konnten dann Experimente, die er gemacht hat, wiederholt werden. Okay. Und dann hat man erst die Tragweite erkannt und das Ganze dann nochmal ein bisschen mehr formalisiert. Wobei er da auch schon selbst einiges getan hat. Und jetzt in England zum Beispiel oder ich glaube in Amerika, eins von beiden, da wo man Englisch spricht, ist ja gar nicht so bekannt, sondern da ist der Typ, der darauf aufgebaut hat und das Ganze noch auf Tiere übertragen hat und so weiter, dann eher der bekannte Name in der Vererbungslehre. Aber hierzulande kennt man doch den Herrn Johann Gregorius Mendel besser. Aber cool. Aber eine Frage habe ich jetzt trotzdem noch zu dem Verbrennen. Also, klar, wenn du jetzt sagst, es braucht alles Platz oder so, aber kannst du nicht so ein paar Manuskripte irgendwo in den Keller packen? Dann verschimmelt die halt vielleicht irgendwann, aber jetzt stelle ich mir nämlich dieses Verbrennen halt so vor ein, ja, der ist tot, endlich werfen wir seinen Quatsch weg, oder? Ja, deswegen habe ich auch deswegen war ich ein bisschen überrascht da auch. Drüber. Aber du hast ja deutlich gemacht, dass er das Ding war, dass sich keiner interessiert hat. Ja, ja. Genau, also oder? Er hat also, natürlich seine Werke, also die Veröffentlichung, seine Theorien, die hat er veröffentlicht. Das heißt, die sind wirklich nach außen gegangen. Und das sind jetzt eher Dokumente, die, wo er sich aufgeschrieben hat, was er gemacht hat, genauer die Experimente beschrieben hat. Und man das Ganze noch im Detail hätte nachlesen können, was er getan hat. Also was genau er erforscht hat und wie er vorgegangen ist. Alleine schon, um im Nachhinein nachvollziehen zu können, welche Experimente er gemacht hat, wie er auf die Schlüsse gekommen ist, wären diese Informationen noch echt sinnvoll gewesen. Aber ich sag mal, das, was er rausgefunden hat und die grundlegenden Experimente hat er ja veröffentlicht. Das heißt, es ist schon hinreichend bekannt, was er getan hat. Okay. Cool. Fantastisch. Die, als letzter Satz, die Uniformitätsregel, die Spaltungsregel und die Unabhängigkeitsregel, die auch heute noch die Vererbung von diploiden Organismen mit haploiden Keimzellen beschreiben, stammen aus meinen Experimenten im Klostergarten. Habe ich drunter geschrieben, fand ich schön, klang gut. Das ist ein Satz, der geht halt einfach gut von der Zunge. Diploide Organismen mit haploiden Keimzellen. Ne? Sehr cool. Ist ja Bescheid. Aber das ist auch gleich der Biologieunterricht wieder da, dominant, rezessiv, Zunge rollen. Ja, genau. Diese ganze Schiene, fantastisch. Genau das. Also, wenn jetzt Leute sagen, Mensch, der junge Mann, der redet sehr interessant über Wissenschaft, der redet interessant über Dinge und ich habe auch mal Lust auf was Kurzes, Knackiges. Wo finden denn Leute da einen Podcast und wo finden sie dich auf Twitter? Auf Twitter heiße ich @dasteutelbier, auf Mastodon Teubi, also man sieht auch eigentlich immer überall den Namen Teubi im Internet. Und der Podcast heißt Nussschale Podcast und ich glaube, die Episode mit Mendel dauert noch ein paar Wochen, aber da lernt man dann auch was hinter diploiden Organismen mit haploiden Keimzellen steckt. Ich danke dir von Herzen und ich habe tatsächlich eine Bitte, weil ich habe viel darüber nachgedacht und wir würden noch eine Einzelfolge aufnehmen. Mhm. Mir ist gerade quasi vor ins Gedächtnis mir selber gerufen worden, dass das ein bisschen doof ist, wenn der Philipp der Einzige ist, der redet. Das heißt, feel free to join. Ich sag's jetzt schon, es ist kein Wissenschaftler. Und wir könnten zum ersten Mal in der Geschichte von A, könnten wir quasi jetzt einen Cliffhanger einbauen, Philipp W. Magst du einen Cliffhanger einbauen? Dann, wie's wohl weitergeht in der nächsten Folge. Du meinst etwa in der nächsten Folge, geht's mit einer Person, die dich unter uns weilt, weiter mit 10 Hinweisen, die interessant sind? Oh mein Gott, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt A, die Kurzform von Ach. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da.